Nicht schon wieder. Ein 5-jähriges Mädchen in Indien kämpft nach einer Vergewaltigung um sein Leben. Laut Polizei wurde das Kind am Montag beim Spielen auf der Straße entführt und 48 Stunden lang in der Nähe seines Elternhauses festgehalten. Tatverdächtig ist ein Nachbar. Im Dezember hatte eine Gruppenvergewaltigung einer indischen Studentin in einem Bus weltweites Entsetzen ausgelöst. Antauen und abschleppen. Das ist der Plan für einen brennenden chinesischen Trawler, der vor der Antarktisküste havariert ist. Das Manöver soll noch heute versucht werden. Die 97 Besatzungsmitglieder befinden sich bereits in Sicherheit. Für die einen geht es um die internationalen Plätze, für die anderen um den Verbleib in der Fußball-Bundesliga. Am Abend empfängt Mönchengladbach das Team aus Augsburg. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Audi Linklar. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. Audi Linklar. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. 3:07, alle Autofahrer auf der A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim Nord und Pforzheim Ost. 2 Kilometer Stau. Geblitzt wird auf der B3 Friesenheim Richtung Oberschopfheim in der 70er-Zone, in Lahr in der Raiffeisenstraße von Langenwinkel kommend und in Meißenheim in der Lara-Straße. Das war's von mir, ich bin Sven Steiner, sage Tschüss, wünsche Ihnen ein klasse Wochenende und in das geht's jetzt natürlich mit Charlie 2000. Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Let's go! This is a sound of all. Oh, oh, oh, ow, oh, oh, oh. Come first, we'll make heaven a place.

close to you right now. It's a force field. I wear my heart upon my sleeve like the big deal. Auf unserer Frequenz, da brennt's, my friends. Oh, baby. Oh, sexy girlfriend. Shine white like a diamond. Shine white like a diamond. Shine white like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, you and I. Ja, mal eine ganz andere Version von Rihanna. Hallo Nachtschwärmer. So shine bright. Das ist wieder der Power ins Wochenende. Starte durch in ein heißes Wochenende. Hier ist euer Lieblingssender. vergessen, deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen, deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen, deine Augen machen bling bling bling bling bling bling bling. In mein Grab, Geier auf dem Dach, warten auf was. Ruf mich nicht an, ich bin tot. Meine Haut grün, die Augen rot. Lad mich nicht ein, in da, wo ich hingehe. Regnet es bloß, die Wand ist lang und zu hoch. Der Rahmen tief und zu groß. Doch irgendwo aus dem Licht sein Blick, für den ist es los. Deine Augen machen bling, bling, alles ist vergessen. Deine Augen machen bling, bling, alles ist vergessen. Deine Augen machen bling, bling, alles ist vergessen. Deine Augen machen bling, bling, alles ist. Wieder ganz, drück dir mein Herz in die Hand, baby, nimm es als Pfand. Komme jeden Tag und suche dich, alle in deinem Kiez suchen mich, steht in deinem Hof, sing schiefes Lied, bis aufs Tod. Boja fliegt im Beat aus dem Nichts, rot, schwarz und bunt, aus dem Platz an der Bar oder Haus und Hund. Du bist schön, ich geh der Sache auf den Grund und dein Haus und Ruhe. Deine Augen machen bling, I like to move it, move it, ha, Flow Rider und so weiter. 19.28 Uhr am Freitagabend. Das ist doch Fragen. Und was ist mit der Sendung? Tanze mit mir in den Morgen. Yeah. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? Are you okay? We roll, we roll. Smells like danger. Even better.

Wahnsinn, hä? Avicii on a wire con Dios. Wir ziehen jetzt uns kurz in die Werbung zurück. Hört mal, hör! Jetzt kommt die Werbung! Hit Radio Ohr, einfach näher dran. Hit Radio Ohr, einfach näher dran. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's wieder ab im Codex. Nämlich fünf Freunde müsst ihr sein, wenn ihr vor 24 Uhr mit fünf Freunden zusammen bezahlt. Als Gruppe bekommt ihr 50 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Ja, und morgen heißt es im Codex Schrei vor Glück. Diese Aktion war vor ein paar Wochen ja schon mal. Es gibt jede Menge Schuhe, ganz neue, zu gewinnen. Macht mit, Nachtschwärmer und Nachtschwärmerinnen. Und dann hört ihr diese Schreie. Schrei vor Glück. Radio an, Charlie ist dran. Er legt die allerschönsten Singles auf. Oh Mann, da steh ich drauf. Er ist mein DJ-Leader. Spiel mir noch eins, gib mir den Gnadenstoß. Du machst mich atemlos. Dich hör ich immer wieder. Der macht den besten Sound. Charlie 2000, der ist so gut gelaunt. Ja, manchmal ist mir vorher der Hauptwerbeblock weggefallen irgendwie. Ich weiß der Geier, wo der war. Jetzt pass auf. Nochmal. Gleich geht's weiter. Werbung.

so civilized. You will always wonder how it could have been if you'd only lied. It's too late to change events. It's time to face the consequence. The delivering the proof in the policy. You better learn your lesson well. Hide what you have to hide, and tell what you have to tell. You'll see your problems multiply if you continually decide to faithfully pursue the policy of truth. Never again is what you swore the time before. Never again is what you swore the time before. You better learn your lesson well. Hide what you have to hide, and tell what you have to tell. Never again is what you swore the time before. Never again is what you swore the time before. Never again is what you swore the time before. Never again is what you swore the time before. Never again is what you swore the time before. I'm gonna give you my love. Na, wer hat das gleich gekannt? Schwierig, eh? Led Zeppelin und Nancy Sinatra. Mashup Spezial am Freitagabend. So, jetzt kommt wieder unser obligatorischer 90er Spezial Mix, den ich eigentlich nach der Wärme bringen wollte. Seid ihr bereit? Alles klar. Radio 90er Spezial.

Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Es ist immer Zeit für einen guten Schuh. Zum Beispiel von Gabor, Echo, Clarks, Esprit, Tamaris, Lacoste, Adidas und viele mehr. Schuhe für Damen, Herren und Kinder. Schuhe für die ganze Familie. Natürlich von Butz, ihrem freundlichen Schuhhaus mitten in Achern. Ihr Bestpartner Schuhhaus Butz in Achern Hauptstraße. Wie bitte? Wie viel? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Doch, jetzt das größte Kursprogramm der Region testen. Zum kleinsten Preis. Für nur 10,90 Euro pro Woche. Inklusive Milon Circle, Sauna und Getränke. Mach dich sommerfit. Mit deinem Highlight zur Wunschfigur. Highlight Fitness, Wellness und Gesundheit. Offenburg-Kinzigstraße. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Ja, Nachtschimmer, heute Abend heißt es wieder im Codex: Fünf Freunde müsst ihr sein. Oder solltet ihr sein. Weil dann könnt ihr, wenn ihr als Fünfergruppe vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, 50 Euro Freiverzehr abgreifen. Ja, genau. Heute am Freitag. Fünf Freunde. Ja, und morgen, Samstag, Codex Club in Aachen. Connection complete. Die Weiber drehen am Rad. Das war ja schon mal ganz richtiger Erfolg gewesen. Online bestellen war gestern. 100 Paar Schuhe, ganz neue, suchen eine neue Besitzerin. Dreh am Rad und schrei vor Glück. Schrei vor Glück. Einlass, wie immer, 22 Uhr. Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Ja, vielleicht eine Woche später, Freitag, 26. April, erste Mini-Rock-Party. Und Samstag, 27. April, Happy Birthday, Massengeburtstag. Alle Aprilgeborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr. 27. April sollte man sich vormerken. Und Dienstag, 30. April, leider geil. Das ist ein Tag vorm Feiertag. Ah, vorm 1. Mai, genau. Ah, und nachher verlose ich noch Nachtschwärmer für die morgige Veranstaltung in Appenweier-Urlaufen in der Athletenhalle. 3x2 Eintrittskarten. So ist es. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Happy weekend! Hoch hält das Daumen an, zu graulich zu reden, Freitagabend. Wow, das finde ich toll! Wow, das ist toll! You know I'm gonna get you, yeah. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you, like everybody else does. I finally found. Sweet. Haben wir längst erkannt, ha? Ganz neu geremixt. Spring Love. Von unserem guten, lieben, alten Stevie B. Uhr, halb neun, am Freitagabend. Ich habe wieder heiße Diskussion mit diesem Schuhverkäufer. Auch er, seid ein bisschen freundlicher. Nicht nur zu deiner Kundschaft, auch zu den Leuten hier am Radio. Ich habe schon Schuhe verkauft, als ihr noch ein Glänzen in den Augen eines Taxifahrers wart. Siehste, das war nicht sehr freundlich. Deswegen sind auch die Leute nicht so freundlich zu dir. Und was machst du mit dem Gesicht? Was sollte nicht stimmen? Vögel zwitschern, Sonne scheint und ich bin ein Schuhverkäufer. Ja, ja. Ah, furchtbar mit dem Kerl, hä? Er hatte aber auch seine Glanzzeit, Nachtschwärmer. Oh, das ist aber schon lange her. L, hä? Sagt dir der Name L. Bundy was? Kaukai, Stadtmeister, 4 Touchdowns in einem Spiel? 4 Touchdowns, das war damals das Schlüsselwort. Auf dem ich 4 Touchdowns in einem einzigen Spiel geschafft habe. Kesse Cheerleader, in ausgestopften BHs und kurzen Minirückchen gesungen haben, jetzt oder nie, gib den Ball zu L. Bundy. Jetzt oder nie, gib den Ball zu L. Bundy. Ja, die doofe Witze-Ecke. Ein Mann steht vor dem Gericht vom Richter. Der Richter zu ihm: Nun verraten Sie mir bitte, Herr Meisegeier, warum Sie auf Ihren Jagdgenossen geschossen haben. Ja, ich habe ihn in der Aufregung für ein Reh gehalten. Ja, wann bemerken Sie den Irrtum? Ja, als das Reh zurückschoss. Ja, da hätte ich es auch gemerkt. Der Arzt und Patienten: Leider kann ich die Ursache ihrer Krankheit nicht finden. Aber vielleicht liegt es am Alkohol. Gut, dann komme ich wieder, wenn Sie nüchtern sind. Ja, danke schön. Klingt ein wenig unzüchtig. Naja, die meisten lachen und sind gut drauf, da. Das reicht. Das ist dicker Spaß. Das ist einfach nur peinlich. Ach, kommt schon. Schweine im Weltall. Ja, das Original ist aus der guten alten Italo-Zeit. Hypnotic Tango. Was ist hier los? Radio Ohr. Ein hochfrequenter Albtraum. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Läuft doch prima.

Club in Aachen. Genau, morgen Samstag, Einlass 22 Uhr. 100 Paar Schuhe suchen eine neue Besitzerin. Das war ja schon mal. Das war gigantisch. Online bestellen war gestern. Dreh im Rad und schrei vor Glück, heißt das. Wie gesagt, morgen Samstag. Okay, donnerstags ist der Eintritt frei, außer vor Feiertagen, Ferien und besonderen Anlässen. Freitag, also heute in einer Woche, Minirock-Party. Alle Minirock, 10 Euro Freiverzehr. Infos unter codex-club.de. Ja, da unbedingt drauf schauen. Codex Club in Aachen. Dann jetzt schon vormerken. Samstag, 27. April. Happy Birthday. Happy Birthday. Massengeburtstag. Alle April-Geburtstage bekommen 25 Euro Freiverzehr. U18 nur 15 Euro. Ja, genau. Dienstag, 30. April, Tag vor Feiertag. Sonnenbrille vom Club. Leider geil. Ja, wir wollen feiern. Ihr wisst Bescheid? Okay. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der letzte Cowboy auf dieser Welt. Beer, wine, women, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, you wouldn't believe how we bow shit out. Everybody was kung fu fighting. Those kicks were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping that up, they were chopping that down. It's an ancient Chinese art. Sweet. show my thong, thong. Do my thing, thing. Ain't nothing wrong, ain't nothing wrong. Jetzt muss ich mich mal um die Mädels kümmern, Nachtschwärmer. Tut mir leid, habe ich ganz vergessen. Die Susanne von der Ostalb. Ostalb schreiben sie. Vor zwei Wochen hat mich mein Freund aus Aalen gegrüßt. Und heute bin ich dran. Also, sie grüßt einen ganz lieben Gruß an ihren Schatz René aus Aalen und sage ihm, dass ich ihn ganz doll lieb habe. Gruß, deine Susanne. Alles klar? Kung Fu Fighting, eh? Bisschen klasse. Jennifer Lopez! Carl Douglas. Ja, der Karle. Oh, wo kommst du her? Ah, er hat wieder Bier geholt, natürlich, klar. Ich wusste ja gar nicht, wie viel Power ich habe. Ja. Komm, mach ein bisschen Werbung für mich, Al. Ich bin Bundy, Al Bundy. Ich bin gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Hey, das war, naja, gut. Geht es noch ein bisschen besser? Hey, Nachtschwärmer. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Ach komm, lass mich in Ruhe. Gnadenlos cool. Gnadenlos hart. Gnadenlos komisch. Ladies and gentlemen, we have now come to the main event of the evening. Hitradio Ohr. Place that hit. The ultimate music selection. Abgefahren! Yeah! New force is about to hit this city. Einfach näher dran. Gnadenlos geht's weiter. Ja, das ist Power ins Wochenende. Finger weg vom Radio. Hey, DJ! Ich habe die richtige Frequenz gefunden. Hey! This is an emergency broadcast. The unpleasant noise you are about to hear coming from your radio is not a mistake. Einfach nur göttlich, ein kleines Spezial. Kraftwerk. Que pasa? Que pasa? Que pasa? So, Nachtschwimmer, morgen am Samstag macht die Fete halt in Urlaufen, in der Athletenhalle. Da war ich früher auch oft. Ihr wisst ja, Urlaufen, das Dorf der Liebe. So hieß es damals. Hoffentlich ist es heute noch so. Die Fete wird präsentiert von Heinz Ketchup, der Partyband Tom und Andy und Backslash Events. Technik, Lounges und mobile Kaffeebar. Wohlfühlambiente in der legendären Athletenhalle. Und dann möchten sich die Jungs entschuldigen wegen dem Einlassstopp. Da es bei der letzten Veranstaltung war, die war nämlich überfüllt. Aber die Athletenhalle ist größer als die Halle in Elgersweier, wo das da war. Und diesmal haben sie zwei Lounges, eine speziell im Afrikola-Design und eine mobile Kaffeebar. Alles da. So, und ich verlose jetzt hier Freikarten für diese Veranstaltungen. Je zwei Stück. Also eine Person, die dann anruft, bekommt zwei. Die kann sie also jemand mitnehmen. Bitte dann öfters probieren, weil ich nicht immer ans Telefon kann. 0781 504 3311. Jetzt! Schlecht, ha? Nirvana, Rihanna und Eurythmic. Um 21 Uhr nach. 21 Uhr und 8 Minuten. Also so schnell habe ich noch niemanden gesehen, der zu zwei Bier weggezogen hat. Ja, du bist echt ein unmöglicher Loser, das gibt's doch nicht. Der Spruch erinnert mich stark an unser Sexleben. Ja, so ist es halt, ja genau. Was willst du davon, wenn ich dir ein Schild um den Hals hänge? Ich bin ein Langweiler. Nicht ablenken. Jeden Freitag Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Klick. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bundy. Bang. Freitag. Der Kerl. House of cards, one blow from caving in. Do you ever feel already buried deep? 6 feet under screens and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands. people couldn't believe what I've become. A revolutionary sway for my head on a silver plate. And I discovered that my castle stands upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Demon mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you go, it was never, never alone. This word, that was what I absolute Spitze, ah? Coldplay, Cat Perry und so weiter. Und es gehen beste Grüße ins ganze weite Radioland, ins Kenzigtal, ins Renchtal und so weiter. Schneid euch an, Leute. How do you do, ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen? Ladies and gentlemen. Ist ja wirklich total abgefahren. Das kann man wohl sagen. I'm sexy and I know it. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. All eyes on us. I came here tonight to get you out of my mind. I'm gonna take what I find. Oh, oh yeah. So open the box. Don't need no key. I'm unlocked. And I won't tell you to stop. Oh, oh yeah. Fuck you better, in a, ayy. Better, in a, I can fuck you better, in a, ayy. Better, in a, ayy. Action. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. You think you got the best of me? Think you've had the last laugh? Bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down? Think that I'll come running back? Baby, you don't know me, cause you're dead wrong. Bring the action. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night,

Tja, wie Sie hören, fühlt sich bei uns jedes Auto pudelwohl, wenn es durch unsere Waschanlage fährt und von unseren Teddy-Tex-Streifen sauber und glänzend gewaschen wird. Natürlich im Tank- und Waschpark Günther, direkt an der A5 Ausfahrt Lahr. Sie möchten eine Immobilie verkaufen, wissen aber nicht wie und schon gar nicht mit wem? Dann fragen Sie doch einfach uns, die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Wir haben langjährige Erfahrung, Marktkenntnisse und Kompetenz für den erfolgreichen Verkauf Ihrer Immobilie. Die Immobilienmakler der Volksbank Offenburg. Volksbank Offenburg Immobilien. Eine Quelle gelegen inmitten des Naturparks Schwarzwald. Ein Stollen vor über 400 Jahren von Hand in den Fels geschlagen. Ein Wasser so klar und rein, dass schon pur ein quellfrischer Genuss ist. Und ein Bier, das mit eben diesem Wasser gebraut wird. Ketterer, das einzige Bier gebraut mit Hornberger Lebensquell. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Im Codex. Fünf Freunde müsst ihr sein. Dann könnt ihr bis 24 Uhr, wenn ihr zusammen als Gruppe eintritt, bezahlt 50 Euro Freiverzehr bekommen. Also, fünf Freunde, 50 Euro, das ist schon eine kleine Party-Grundlage. Würde ich mal vorschlagen, ne? Okay. Heute Samstag Einlass, 22 Uhr. Super! Ba, ba, ba, ba. Das geht ab! Codex Club in Aachen. Connection complete. Jana Schwemmer. Und morgen. Morgen Samstag. Da hören wir Folgendes im Codex. Was ist denn los? Der letzte Schall. Codex Club in Aachen. Genau. Die Weiber drehen am Rad. 100 Paar Schuhe suchen neue Besitzerinnen. Dreh am Rad und schrei mit Glück. Morgen Samstag, Einlass auf 22 Uhr. Geht auf die Internetseite von Codex, codex-club.de und erfahrt mehr nach Schwärmer. Codex Club in Aachen. Donnerstags ist Eintritt frei, außer bei besonderen Anlässen oder in den Ferien oder vor Feiertagen. Samstag, 27. Nee, Freitag erstmal. Freitag heute in einer Woche, 26. Mini-Rock-Party. Mini-Rock, wer Mini-Rock kommt, Männlein wie Weiblein, 10 Euro Fallverzehr. Samstag, 27. Massengeburtstag. Aprilgeborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Und Dienstag, Tag vor Feiertag, da ist ja dann der 1. Mai. Leider geil. Leider geil. Ihr wisst Bescheid, Nachtschwimmer. Ja, toll. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Wow. Stimme von Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes. Die Spitze des Humors. Ja, da bin ich immer noch, Nachtschwimmer. Schalt das Radio an. Charlie ist dran. Charlie 2000, der ist so gut gelaunt, das Gas.

your children play. It's a new day, it's a cool day. If you wanna joke around, it's a fool's age. You wanna work that body. You wanna start a new dress, that body. Go here, get out of bed, hit a club at night. First get a new haircut. Fast shake that butt, shake, shake, shake, shake that butt. I told you it's on, I know you stand strong. No catastrophes, only the best for me. Stay true to your soul, no bless for me. Let's rock now, let's roll. Keep the focus on your goals. Aim high, don't stroll. If you don't know, now you know how. Here we go. Like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Go back. This is the moment. Tonight is the night. Genau, die doofe Witzecke. Zwei Freundinnen unter sich. Und die Frauen unter sich erzählen sie ja fast alles. Hast du schon mal das Gesicht deines Mannes während des Liebesaktes so richtig angeschaut, hä? Um Himmels Willen erinnere ich mich nicht daran, sagt die andere. Es war fürchterlich, als er plötzlich schon das Fenster reingeschaut hat. Aber nein, ja. Fragt in der Firma einer seinen Arbeitskollegen: Hey, hast du schon mal einen Italiener bumsen sehen? Nein, wieso? Ja gut, dann fahr mal eine halbe Stunde früher als gewohnt nach Hause. Oh, Überraschung. Ruhe! Ruhe bitte. Ja, lach schon mal, das ist der Power Freitag. Radio Call, Radio Call. Radio Call. My mama told me when I was Ja, Nirvana und Lady Gaga. Ist gar nicht so einfach, das unter einen Hut zu bekommen. Ha? 21.36 Uhr. studio@hitradio-ohr.de ist die E-Mail-Adresse, die dann direkt zu mir kommt. Nach Schwärmer, da ist ein Gruß von der Tanja Seebacher. Sie grüßen Sascha Null, Achim Kösterer und Michaela Hoffmann. Disabilities left you outcast for leader teased. Rejoice and love yourself today. Und bitte besuch mich auch auf meiner Seite bei Facebook, na Schwimmer. Charlie 2000 in Buchstaben. Und klickt an, dass ihr mich kennt oder abonnieren wollt, dass ihr dann immer die News mitbekommt. Bin auch bei Wer kennt wen unter Charlie mit Buchstaben und 2000 mit Zahlen. Ihr könnt auch die Sendungen immer nachträglich runterladen. Nach ein paar Tagen ist sie im Netz unter www.charlie2000.de. Hey, was für ein Service, hä? Du hast den richtigen, ich sag dir es, du hast absolut den richtigen, wirklich den richtigen Sender eingestellt. Oh, an den Song kenne ich mich noch ganz genau erinnern. Den habe ich nämlich früher laufen lassen. Das ist die Gruppe Berlin. Das war so ein Schnulzen, ein Schmusi-Song, sag ich mal. Aber hier ist er zusammen mit Katy Perry. Fernseherrekorde, Hi-Fi-Anlage, Kurzwelle, Langwelle, Ultrakurzwelle, Mikrowelle, Sessel, Billardtisch und Radio.

Sie würden gern mal was Neues probieren, wissen aber nicht was? Also, dann wird es höchste Zeit, dass Sie mal beim Rentler Bauzentrum vorbeischauen. Denn da finden Sie jede Menge Anregungen und kreative Ideen für Ihr Zuhause. Von Fliesen, Türen, Toren, Parkett bis hin zu Naturstein. Und jetzt auch in unserer schönen Gartenmöbelausstellung. Hier finden Sie einfach alles. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr beim Rentler Bauzentrum in Oberkirch. Auf Rentler vertraut, gut gebaut. Okay, also Don Carlos nimmt Schillers Frühstück, die Jungfrau von Orléans Milchkaffee, Wilhelm Tell Apfelkuchen und die Räuber von Tisch 7 nehmen viermal Himbeerbowle. Unglaublich, wer bei uns so alles aufschlägt. Schillers Café Offenburg. Bei uns gibt es täglich wechselnden Mittagstisch, Snacks, Feierabenddrinks und für alle Langschläfer sonntags Frühstück bis 14 Uhr. Schillers Café in Offenburg, Sophienstraße 1. Der Brandenkopf. Grandiose Landschaften im Kinzigtal. Heimat der Schwarzwaldmarie. Schwarzwälder Gastfreundschaft und badische Küche. Einfach unwiderstehlich. Das ist die Ferienregion Brandenkopf. Ein starkes Stück Schwarzwald. www.brandenkopf.com. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Heute Abend in Codex. Fünf vor zwölf heißt heute. Fünf Freunde müsst ihr sein. Wenn nämlich eine Fünfergruppe vor 24 Uhr zusammen Eintritt bezahlt, bekommt sie 50 Euro Freiverzehr. Das ist ja mal ein richtiges Angebot, Nachtschwärmer. Heute Freitag, Einlass 22 Uhr wie immer. Ja, und dann kommt morgen der Samstag, der heiße Samstag. Die Weiber drehen am Rad, die drehen sowas am Rad, Nachtschwärmer. Schrei vor Glück. Tarzan kommt anscheinend auch, ha? Codex Club in Aachen. 100 Paar Schuhe, und zwar neue, suchen eine neue Besitzerin. Dreh am Rad und schrei vor Glück. Morgen Einlass 22 Uhr. Das war ja schon mal und war ein Riesenerfolg nach Schwämmer. Lasst euch überraschen. Wen es interessiert, wer noch nicht da war. Donnerstags im Codex, Eintritt frei, außer es ist besondere Veranstaltung oder in Ferien oder vor Feiertagen. Und heute in einer Woche Mini-Rock-Party. Freitag, 26. April. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Samstag, 27. Morgen in einer Woche. Happy Birthday. Alle April-Geburtstagskinder erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr gilt diese Aktion. Dann kommt der Dienstag, der 30. Tag vom 1. Mai. Meine Herren, ist schon wieder bald Mai. Da heißt leider geil. Leider geil. Okay. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow. Schrei vor Glück. Der letzte Schrei. Mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Verlauschen wie beklappt nach jedem Ton. Charlie ist halt wieder mal am Mikrofon. 90er Spezial. Und jetzt kommt die andere Richtung. Das ging damals in den 90ern schon Richtung Techno. Ja, ich weiß, die heutigen Techno-Freaks können darüber nur müde lächeln, aber damals war das der Hammer! Attention, Waterman. Ganz kurz zwischendurch eine Blitzermeldung. Und zwar B3 Friesenheim Richtung Oberschopfheim in der 70er Zone. Vielen Dank an den Waldemar. Ja, da war wieder einiges drin, das Boot und so weiter. Was zum Geier war das? Randhalten, zuhören! Sowas nennt man bärenstark! Oh Gott, ist das billig. Oh, das ist der Hammer. Nachschwimmer. Das ist nicht das Original. Wir haben aber das Original. Aber hier ist Tina Turner mit dabei. Truth is I knew you were lying. You were using the time of your time. When the heartache is over, I know I won't be missing you. sagenhaft. Hier ist der Freitag. Hey Freunde, hier scheint ja eine heiße Party abzugehen. Ja, yeah, lasst uns mitfeiern. Radio Ohr. Sie alle, alle, die Sie einen Lautsprecher haben werden, Sie werden hoffentlich dabei sein. Probier's mal mit dem Mütterkreis. Anything you want, you got it. Ich sag jetzt nur Michael Jackson, Man at Work. Was meint ihr, göttlicher 80er Spezial? Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Hier, Katamaran.

too hot. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street and my news are free. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bra, and like Bruce Lee, I got the clout. Yeah. Katy Perry, Luciana. So, nach schon mal, jetzt machen die zweite Aktion. Ich habe hier frei gehabt. Und zwar für morgen Samstag in Urlofen in der Athletenhalle. Da ist die Fete. Das ist ja erst entstanden, die Geschichte. Wir hatten schon zwei, drei Hallenveranstaltungen. Da war ich früher auch in der Urlofen, in der Athletenhalle. Oft, jeden Monat mindestens einmal, jahrelang. Das Dorf der Liebe, Urlaufen, genau. Also die Fete macht mit den Kulthits der 80er, 90er Station. DJ Heinz Ketchup, die Partyband Tom und Andy und Backslash Events. Mit aufwendiger Technik, Lounges, mobiler Coffeebar und so weiter. Ein sagenhaftes Wohlfühlambiente. Das Wohlfühlambiente hatte so Spaß gemacht bei den Leuten, dass bei der letzten Veranstaltung in Elgers Weiher leider nicht alle reinkamen. Aber das sind Vorschriften. Die Veranstalter entschuldigen sich deswegen. Aber Urlaufen ist größer. So, Nachtschimmel könnt ihr jetzt anrufen. Ich habe hier Karten. Jeweils der eine, zwei Karten pro Person. Also, wer jetzt gewinnen kann, kann noch eine Person mitbringen. Ist das klar? Der Name wird dann am Eingang hinterlegt, an der Kasse. 0781 504 3311. Oh,

Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, Haus, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopfel aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Egal, wie Sie zur Raiffeisen Kinzigtal kommen, Hauptsache Sie kommen. Gute Biere und schöne Weine, fruchtige Säfte, regionale Mineralwässer und richtig feine Lebensmittel aus unserer grünen Theke. Raiffeisen Kinzigtal. Grenzenlos regional. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, jetzt ist es schon bald soweit, kurz vorm Einlass im Codex ab 22 Uhr. Nee, es ist schon 22 Uhr durch. Mann, bin ich doof. So, Freitag heute, fünf Freunde müsst oder solltet ihr sein. Denn jede Fünfergruppe, die gemeinsam Eintritt bezahlt, bis 24 Uhr bekommt 50 Euro Freiverzehr. Ja, was denn? Das geht ab! Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, the day to day. Die Weiber drehen am Rad. Die Weiber drehen am Rad. Und dann? Schrei vor Glück. 100 Paar Schuhe suchen eine neue Besitzerin. Das war schon mal, war ein Riesenerfolg. Macht mit. Für jeden Drink gibt es einen Gutschein und so weiter. Riesenaktion. Salz dabei, spitzenmäßig. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Donnerstags Eintritt frei, außer es ist eine extra Veranstaltung oder an Feiertagen und Vorfeiertagen. Kommenden Freitag Mini-Rock-Party. 10 Euro Freiverzehr für jeden in Mini-Rock, Männlein wie Weiblein. Samstag, 27. April. Also morgen in einer Woche. Happy Birthday! Alle Aprilgeborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. Und Dienstag, Sonderöffnungstag vor Feiertag. Leider geil. Club in Aachen. Connection complete. Wow. Connection complete. Am Spruch, ja, fröhlich wollen wir sein. Es lebe die Volksmusik. Yeah. Aber mei, aber jetzt geht's los. Put your hands up. I want my ist auch eine ganz seltene Konstellation, Herr Akon und Danza Kuturo. Man kann es kaum glauben, man soll es nicht kaum glauben, Nachschon. Jetzt ist der Bandi schon wieder weg gewesen und hat schon das dritte Sixpack angeschleppt hier. Ich sehe ihn gerade kommen. Al, was gibt's? Wir sind hier! Oh nein! Jetzt kann die Post abgehen! Ah, jetzt ist unser Hacke dicht. Was gibt's, Al? Nein, den Song habe ich nicht. Was läuft hier eigentlich? Dann sing selber deinen Song. Deo! Deo! Daylight kommt und ich arbeite nicht mehr. Daylight kommt und ich arbeite nicht mehr. Doch sehe ich in der Haustür meinen roten Pudel. Dann fasse ich mir mit der Hand vor Schreck an die Nudel. Der hat sie doch nicht alle. Darf ich noch fragen? Und was ist mit der Sendung? Tanze mit mir in den Morgen. Yes, I can see it, see it, see it, see it. 'Cause every girl here wanna be a, be a. Oh, she's a diva, diva, diva, diva, diva. I feel the same and I wanna meet her, meet her, meet her. They say she low down. It's just a rumor and I don't believe her, leave her. They say she needs to slow down. The baddest thing around town. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare to your neighborhood. Oh, I'm trying to find. Noch schlimmer in dieser Sendung. Jeden Freitagabend nur bei Radio Ohr. Das gibt's nicht. Einfach nur dran. Doch, das gibt's. Ecke. Ja, die doofe Witzecke. Woher haben Sie bloß die entzückenden Silberpokale her? Ja, mein Sohn ist Herrenreiter. Komisch. Meiner ist auch schwul, aber Pokale hat er noch keinen einzigen. Ein junger Mann beschwert sich beim Apotheker. Sieh, die bunten Kondome, die ich ja gestern gekauft habe, die färben ja ab. Oh, ja, sagt der hinterstehende Opa. Und umknicken tun sie auch. Ah, ja. Umknicken tun sie auch. Das ist der Power ins Wochenende nach Schwärmer. From my seat. She was pure like snowflakes, no one could ever stain. The memory of my angel could never cause me pain. My blood runs cold, my memory has just been sold. My angel is the centerfold, angel is the centerfold. My blood runs cold, my memory has just been sold. Angel is the centerfold. Ja, unter anderem die Chicas Band Santa Fu. Oh, Megastar, cool. Mega cool, hä? More music, more music, more music, more. Radio. Aufgewacht. Hier kommt das Mach-3-Gefühl. Bring the action. Oh, official, official. Brown sugar, faith heavens, take home. Brooklyn is in the building. Hell, we own the building. Wow, wow. Yeah, y'all just paying rent, you know what I'm saying? Listen, now honey, check it out, you got me mesmerized. With your black hair and your fat ass thighs. It's the way you hold it down to make my nature rise. You got me in the boutique, sticking out your size. You make me push it and I can't get it out my mind. It's that ball, yeah, I can't get it out my mind. Give it up, mind, know that you're down to ride. If the dance won't bounce you high, you got to bounce your mind. And let me know when you're down to slide. I tell Abby, swing around and ride. I'll show you how we grind. I'm gonna splash like a thousand times. I'm like a star falling out the sky. Big moves. Knock on, make your waist get close. Make it green get smoke, make your cat get stroke. Me and Fame at the track get dope. You stay set and pace in the race, now let's go. She's a bad man now. Just as fine as she can be. Come on, come on. is running the show. Let them know from my scramblers, my gamblers, my dirty money handlers, my jugglers, my hustlers, professional or amateur. Whoa. Give it to me. Come on. Give it to me. What? Give it to me. I got to get it all. You got to get involved. You ain't got it. But it's came from downtown. Hit Radio Ohr. Back to their hometown, Surf City. All systems go. So, click. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. We're receiving a transmission on Priority Channel 3. Attention! Haben wir es rausgehört? Will Smith ist auch mit dabei. Ah, ich bin wieder dazu weit. Ich ziehe mich kurz zurück in die Werbung nach Schwärmer. Was für eine Dröhnung!

für jeden Drink, auch die Männer können dann die Gutscheine den Damen geben, wo dann extra noch mitgemacht werden kann. Codex-Club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Donnerstags Eintritt frei, außer Extraktion oder Feiertag oder Vorfeiertag. Kommenden Freitag Mini-Rock-Party. Alle Mini-Rock-Männlein wie Weiblein, 10 Euro Freiverzehr. Und das sollte man sich vorbemerken, das hat man nämlich nur einmal im Jahr. Geburtstag. Wer im April Geburtstag hat oder hatte, bekommt 25 Euro Freiverzehr am kommenden morgen in einer Woche, am 27. April. Und Dienstag, 30. April, leider geil. Extra Eröffnungstag im Codex. Ja, wir wollen feiern. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Heute gibt's wieder Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. Ganz alleine auf geht's in die Endrunde hier. Live. Welcome to the time for a change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. You're locked on to Power Hits Hot, Hot 40. Hot 40. You are live in the mix. Sing it oh, oh, oh, until the sun rises. And if you can't sleep, do it all night. Sing it oh, oh, oh, and don't you ever fade away. Don't you worry, don't you worry, yeah. wieder nie Musik. Ein Albtraum, eine Schreckensvision. Einfach stark. Nie fragen. Radio Ohr. Super cool, super komisch. Das ist eine doofe Sendung. Nein, nein. Da wünscht man sich ja das Dampfradio zurück. Ja. Radio Ohr. Einfach näher dran. Meine letzten Minuten sind angebrochen. Allen ein schönes Wochenende. Geht auf meine Facebook-Seite Charlie2000 in Buchstaben und klickt Gefällt mir an oder Abonnieren oder so. Oder bei Wer kennt wen, da bin ich ja auch nach Tremmer. Am kommenden Freitag hören wir uns wieder. Mein Schuhverkäufer, wir verabschieden uns. Was guckst du zum Fenster raus? Was ist da schon wieder? Möpse, ich sehe Möpse. Sag gute Nacht den Leuten, komm. Gute Nacht, mein Prinz. heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Doch, für heute ist wirklich Schluss. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Fabian Schaffer. Tausende Polizisten suchen in Boston nach einem der mutmaßlichen Attentäter auf den Boston-Marathon. Der junge Mann soll gemeinsam mit seinem Bruder die Sprengsätze an die Strecke gebracht haben. Der Bruder starb bei einem Polizeieinsatz. Die beiden sollen vor Jahren aus Tschetschenien in die USA gekommen sein. Zur Zeit des Zweiten Tschetschenienkrieges waren sie geflüchtet. Der eine wurde in der Nachbarrepublik Dagestan eingeschult. In der tschetschenischen Hauptstadt Grozny verurteilt der dortige Präsident Kadyrov heute den Terroranschlag. Nach den auch russischen Internetseiten der Brüder zu urteilen, scheinen sie zu dem Teil der tschetschenischen Emigrantenszene zu gehören, der immer noch den Umsturz in Tschetschenien will, der Massengeiselnahmen und Metrobombenanschläge in Moskau organisierte. Veröffentlicht sind dort auch Bilder aus der Türkei, Bilder von Islamisten, Kämpfern und Söldnern für den Krieg in Syrien. In Moskau legen Menschen seit Tagen Blumen an der US-Botschaft nieder. Aus Moskau, Gisbert Rosek. Im Bundespräsidialamt hat ein verdächtiger Brief für Aufregung gesorgt. Der Umschlag wurde kontrolliert gesprengt. Seit dem Abend steht fest, der Brief enthielt keinen Sprengstoff, was zunächst vermutet worden war. Pulver im Briefumschlag, da steigt dieser Tage in vielen Poststellen der Adrenalinspiegel. Noch dazu, wenn es sich um die Poststelle im Bundespräsidialamt handelt. Gauck kriegt keine Postsendung einfach nur so auf den Tisch. Alles wird geprüft und durchleuchtet. Was nach der Sprengung im Garten übrig blieb, das nahmen die Fachleute des Bundeskriminalamts unter die Lupe. Kein Sprengstoff, lautet ihr Urteil. Von wem der Brief kam, dazu gibt es noch keine Informationen. Der Bundespräsident hat von